Live. Moving. Ein leichter Taste von Osterfeuerduft in der Luft und dazu ein 1Live Moving Mix und vielleicht ja gleich ein Party-Alarm. Ich warte noch drauf. Diese Stunde Party-Alarm, Gewinnchance mit Bonus für euch. 2 freie Tickets für die 1Live Club Party zu Absolut 1Live. Donnerstag, 16. April. Ja, wir starten das Wochenende early im Club Helios 37 in Köln. Und jetzt aber erstmal dieser Mix. 1 Live Moving Mix mit Jan-Christian Zeller. Oha. No broke boys und no broke pianos. No broke boys, no new friends. I'm not. Im 1Live Moving Mix und Lisa von Blackpink wird die erste K-Pop-Sängerin, die ihre eigene Las Vegas Residency bekommt. Viva la Lisa startet im November. Wow. Und ich habe auch jetzt endlich White Lotus Staffel 3 mit Lisa zu Ende geguckt. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party. Aber jetzt. Und sie war schon Highlight auf jeden Fall. Ich verrate nichts für alle, die noch later to the party sind als ich, aber ich spiele jetzt einfach mal diese Melodie, die euch nicht mehr aus dem Kopf gehen wird, wenn ihr 3 Staffeln White Lotus geguckt habt. Jetzt. Dimitri Vegas und Steve Aoki remixen The White Lotus Theme. White Lotus und Partyalarm in einem. Das gibt's nur in 1Live Moving. Und deswegen habe ich ja gerade hier noch den Partyalarm-Alarm gehört. Kann das sein? Marc und Conny, und habe euch gefragt, wollt ihr denn kommen zum 1Live Club? 16. April, Helios in Köln. Yeah! Auf jeden Fall! Wir sind dabei! Danke! Dann freue ich mich, euch da kennenzulernen. Plus Bonus, habe ich ja gesagt, für euch beide noch jeweils zusätzlich zum Free-Ticket noch einen Drinks-Gutschein im Wert von je 20 Euro, damit der Abend nicht so sehr gut, sondern auch sehr günstig für euch wird. Yes! Weiter im Mix. Alle Partyalarme ausgeteilt für heute. Hier kommt Fred again. Jan Zeller. Bleiben wir oldschool, gehen wir noch ein bisschen mehr oldschool. Wer kommt mit? Von Sarah Larsson's Lush live zu Armand von Helden. Letzter Track im 1 Live Moving Mix für heute Abend von John Summit und von The Chainsmokers. Von allen drei zusammen. All the time. When there's no one else, when there's no one else, when there's no one else. So viel neue Musik für den Sektor.